Namibia und Deutschland sind auf viele Arten miteinander verbunden. Und während man in Namibia viel über Deutschland spricht, ist es andersherum deutlich seltener der Fall. Bei Katrin Winkler ist das ein bisschen anders. Sie arbeitet seit einiger Zeit an einem Kunstprojekt über Namibia. Sie ist Fotografin, Filmemacherin, Künstlerin und Journalistin aus Deutschland und jetzt hier bei uns im Studio. Und da sie schon mal den Weg zu uns gefunden hatte, wollen wir uns hier im Feierabendmagazin ein klein wenig über ihr Projekt unterhalten. Katrin, schön, dass du bei uns bist. Schön, dass ich hier sein kann. Dankeschön. Zunächst mal zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer. Was genau ist das für ein Projekt, an dem du da arbeitest? Also grob gesagt, es ist ein Recherche- und Videoprojekt, an dem ich seit letztem Jahr arbeite. Und hauptsächlich gehe ich eigentlich der Fragestellung nach, inwieweit sich Geschichte in der Gegenwart präsentiert und versuche das eben durch Video zu einzufangen und zu visualisieren. Ein großer Teil davon ist auch Archivrecherche, Interviewarbeit, vor allem mit namibianischen Frauen zusammen, die während dem namibianischen Unabhängigkeitskampf in der damaligen DDR aufgewachsen sind. Also es ist ein sehr vielschichtiges Projekt, was sich sowohl mit deutscher Kolonialgeschichte als auch Apartheid als auch namibianischer Freiheitsbewegung auseinandersetzt. Du hast jetzt gesagt, das Ganze ist ein Videoprojekt. Wenn du so ein Projekt machst, dann willst du es sicherlich irgendwie später auch ausstellen. Wie soll das Ganze dann verwirklicht werden? Also die Idee ist eigentlich keinen klassischen Dokumentarfilm zu machen, sondern eher eine Videoinstallation. Das heißt, am Ende wird es in einem Raum zwischen 3 bis 4 riesige Screens sein und man ist so leicht überfordert von dem Visuellen, was einem gegeben wird. Das ist so der Grundgedanke aufgrund der Tatsache, dass es eben so viele historische Ebenen sind, mit denen ich mich beschäftige, dass ich eben keinen Film machen will, der so ein klassisches Narrativ von A nach B hat, sondern gerade dieses Fragmentarische eigentlich beibehalten möchte. Wie lange arbeitest du jetzt bis jetzt daran? Anfang 2014 habe ich an dem Projektexposé geschrieben, also seitdem bin ich eigentlich dabei. Ja. Und wie verlief die Recherche? Du hast ja viel Recherche hier betrieben, wie haben die Leute darauf reagiert? Hier eigentlich immer sehr positiv. Also die Leute, die ich kontaktiert hatte, hatten auch großes Interesse, über ihre Belange zu sprechen. Sei es jetzt die Herero Commemorations in Okahandja oder sei es eben Interviews mit Frauen, die in der DDR aufgewachsen sind und jetzt in Namibia leben. Es war eigentlich immer ein sehr, sehr, sehr, sehr positives Feedback und auch ein Interesse daran, dass Themen internationalisiert werden oder sichtbar gemacht werden, die vielleicht in einem aktuellen Medienkanon manchmal untergehen. Jetzt hast du gerade gesagt, als Antwort auf die Frage hier ganz positiv mit der Betonung auf hier, heißt das, dass das in Deutschland anders ist? Nicht anders, aber vielleicht mit einem ein bisschen mehr Zurückhaltung. Also eine Frau, die ich in Deutschland interviewt habe, die auch in der DDR aufgewachsen ist und aber nicht nach Namibia zurück ist, sondern in Deutschland lebt, hat das Interview gemacht, weil sie mich kennt, aber sie wollte nicht so gerne über ihre Vergangenheit reden. Also teils, ne? Gerade in Bezug auf die Tatsache, dass viele Menschen in Deutschland ja nicht so den 100%igen Bezug zu Namibia haben, nicht so viel darüber wissen, auch gerade über die Geschichte. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dieses Projekt für dich überhaupt zu verwirklichen? Was ist dein Hintergrund? Mein Zugang ist eigentlich wie bei den meisten Projekten doch von Grund auf immer ein sehr persönlicher. Ich war vor 10 Jahren, habe ich mal ein Jahr hier in Windhoek gelebt und das war in dem Jahr 2004, wo sich das erste Mal Frau Wieczorek Zoll für den Herero-Genozid entschuldigt hat. Und das war für mich irgendwie ein ganz wichtiges Jahr und hat mich auch so in meinem Denken und Handeln irgendwie sehr geprägt. Und ich auch finde, dass deutsche Kolonialgeschichte was ist, was in den Schulen nicht genug unterrichtet wird, also sei es in Namibia oder in Deutschland. Und einfach ein Thema, was immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Und gerade in Berlin mit der Berliner Afrika-Konferenz, wo einfach ein ganzer Kontinent unter Kolonialmächten aufgeteilt wurde, ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger und grausamer, mörderischer Teil der Geschichte, den ich einfach genauer beleuchten möchte. Also das ist so ein ganz tief sitzendes Interesse einfach. Hm. Du warst jetzt etwa einen Monat hier, wirst Namibia jetzt am Wochenende leider Gottes schon wieder verlassen. Heißt das, dass du jetzt alles hast, was du brauchst? Bist du jetzt zufrieden und kannst sagen, okay, ich kann jetzt in den Schnitt gehen, kann sagen, jetzt ist die letzte Phase angebrochen oder können wir davon ausgehen, dich bald wieder zu begrüßen? Naja, ich hoffe schon, dass ich demnächst nochmal wieder hierher kommen werde. Und ich glaube, man kann nie alles haben. Also so viele tolle Menschen ich jetzt hier getroffen habe oder so viele spannende Orte ich hier, spannende oder auch grauenvolle Orte ich hier besucht habe. Ich habe wahnsinnig viel Material gesammelt und ganz, ganz tolle Begegnungen gehabt, wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber ich glaube, ich bin nie fertig. Also es geht immer noch mehr. Sagt Katrin Winkler, Fotografin aus Deutschland, die hier in Namibia zurzeit an einem Videoprojekt über das Land arbeitet. Katrin, vielen herzlichen Dank, dass du den Weg hier ins Feierabendmagazin gefunden hast und dir natürlich alles, alles Gute weiterhin für das Projekt. Ich danke auch. 16 Uhr und 21 Minuten, das Feierabendmagazin mit Young Rebel Set, The Lash of the Whip.